Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Und herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden Urlaub vom digitalen Klang. Alle Musik kommt von Vinylschallplatten. Reiseleiter auf der Vinylinsel ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Yes, it's only me, it's really you that's off the wall. When you think that most of all it wasn't you who was so tall in the beginning. Once again you're gone and then it's really like a fountain pen that's out of ink. A missing link that makes you really want to think of prison. And make them all your own. And anything that turns you on, by all means take it home to use again the moment that you need it. In my socks and such unrequited bliss should be rewarded. Oh, the day is really naked, using night to shield of shame. And now I am not faking, yes, I really feel the same as Henry Miller. Taste with me the joys of life and make them all your own. And anything that turns you on, by all means, take it home to use again the moment that you need it. To use again the moment that you need it. All right. Magic in My Socks heißt die Ouvertüre der heutigen Vinylausgabe des Soundchecks vom Deutschlandfunk. Und der Song ist selber auch die Ouvertüre, nämlich eine LP, und zwar von Al Coopers zweitem Soloalbum. Es heißt You Never Know Who Your Friends Are und wurde 1969 veröffentlicht. Al Cooper war damals 25 Jahre alt und hatte sich schon etliche Meriten verdient. Als Teenager arbeitete er schon als professioneller Songwriter. Sein Orgelspiel eröffnete 1965 neue Perspektiven für Bob Dylan und in den Bands Blues Project und Blood, Sweat and Tears stieß er Fusionen unterschiedlicher Musikstile an. Das war alles vor seinem ersten Soloalbum, das Anfang 1969 erschien. Sein zweites Aus demselben Jahr begann nun mit der Nummer, die gerade zu hören war. Inspiriert wurde sie von einem Roman des New Yorker Schriftstellers Philip Roth, der 1969 gerade frisch erschienen war, Portnoy's Complaint, zu Deutsch Portnoy's Beschwerden. Die autobiografisch gefärbte Erzählung Philip Roths schildert den Zwiespalt zwischen amerikanisch-jüdischer Prüderie und der Realität von Alexander Portnoy's Begierden. Al Cooper ließ sich davon also zu seinem Song Magic in My Socks inspirieren. Laut Cooper stellt er ein Gespräch zwischen einem Mann und seinem Penis dar. Wenn man diese Lesart nicht kennt, könnte man den Text sicher auch noch auf verschiedene andere Arten verstehen. Coopers Album You Never Know Who Your Friends Are war Ende letzten Jahres Gegenstand eines Mojo-Artikels zu vergessenen Musikschätzen. Ohne diesen Artikel von Michael Simmons wäre mir Magic in My Socks nur als eklektizistisches Kleinod in Erinnerung geblieben. So kann ich außerdem noch berichten, dass die prima Wawa-Gitarre bei Magic in My Socks von Al Cooper selber gespielt wurde. Die beiden ersten Soloalben von Al Cooper wurden vor ein paar Jahren auf einer CD wieder veröffentlicht. Bei iTunes scheinen die Tracks auch erhältlich zu sein. Zu hören war die Musik gerade aber natürlich von einer Vinyl-LP. Ich fand sie Anfang der 70er Jahre in einem Sonderangebotskasten in einem Kaufhaus für weniger als 5 Mark. Mehr von Al Coopers LP You Never Know Who Your Friends Are zu Beginn der zweiten Vinyl-Soundcheck-Stunde ab 2.05 Uhr. Nach dem Eklektizismus Marke End-60er Jahre bei Al Cooper war das gerade eine Album-Ouvertüre aus dem Jahr 2011. Groove und Sprechgesang sind Anverwandlungen von Beastie Boys-Nummern, die Bläser sind von einem Track des New Yorker Antiballas Afro Orchestras aus dem Jahr 2007 gesampelt worden. Nach etwa der Hälfte des Tracks ist ein Klangeffekt eingebaut worden, der sich so anhört, als hätte ein DJ erkannt, dass er die Platte mit 45 Umdrehungen pro Minute abspielt und dann schnell auf die richtigen 33 Umdrehungen umstellt. Sowas soll ja vorkommen. Die Tonhöhe gleitet nach unten und normalerweise müsste dann das Tempo auch langsamer werden. Dank digitalem Time Stretching konnte aber das hohe Tempo des hochgepitchten Teils beibehalten werden. Zusammengestellt wurden die verschiedenen Elemente von Ian Paten und seinem Projekt The Go Team. Die weibliche Rapperin hat sich den Bühnennamen Ninja zugelegt. Tornado heißt die Nummer. Sie steht am Anfang des dritten Albums von The Go Project, das auch als Vinylplatte vorliegt. Das Album heißt Rolling Blackouts und erschien Anfang dieses Jahres. Mehr von dieser Platte später. Aktuelle Musik, der Mainstream-Aufmerksamkeit zuteil wird, kann sich heute aber auch wie folgt anhören. Zumindest hat der junge Künstler einen Verlags- und Plattenvertrag mit einem großen Entertainment-Multi. My brother and my sister don't speak to me, but I don't blame them, but I don't blame them. My brother and my sister don't speak to me, but I don't blame them, but I don't blame them. My brother and my sister don't speak to me, but I don't blame them. Thank you. Thank you. Das war Musik von Vinylplatten, die 2010 und 2011 neu veröffentlicht wurden. Los ging's mit zwei Nummern von James Blake, der gemeinhin in die Post- oder Neo-Dubstep-Schublade eingeordnet wird. Er kombiniert melancholische, minimalistische Songentwürfe mit einer elektronischen Klangästhetik, für die sich der Begriff Glitch eingebürgert hat. Seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurden elektronische Sounds, die bis dahin als unrein, geräusch- oder fehlerhaft empfunden wurden, bewusst als Basis von Tracks angelegt. Inzwischen stehen die verstörenden Klänge einem Vertrag mit einem Entertainment-Multi nicht mehr im Wege. James Blakes erstes Album erschien Anfang Februar bei Polydor bzw. Universal und wird fast überall über den grünen Klee gelobt. Interessanten Hörstoff bietet es auf alle Fälle. Die erste Nummer von James Blake gerade kommt von diesem Debütalbum. Zu hören war der Song I Never Learned to Share. Ich habe nie gelernt, etwas abzugeben. Außer dem Titel enthält der Song noch eine zweite Botschaft. Mein Bruder und meine Schwester reden nicht mit mir und ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Tatsächlich sind diese beiden Zeilen der komplette Text des Songs, aber mehr braucht James Blake auch nicht, um überzeugend eine dysfunktionale Geschwisterbeziehung inklusive schlechten Gewissens zu schildern. Das Debütalbum von James Blake trägt einfach seinen Namen und erschien auch als Vinyl-Doppelalbum. Der zweite Track von James Blake erschien nicht auf dem Major-Label, das Blakes Debütalbum veröffentlichte, sondern als 12-Inch EP bei dem wiederaktivierten Dancefloor-Label R&S Records. Als Stay heißt dieser Track von James Blake, veröffentlicht wurde er 2010. James Blake wurde 1989 geboren und ist der Sohn von James Litherland, des ersten Gitarristen und Sängers der Jazz-Rock-Band Colosseum. Das letzte Stück dieser Vinyl-Trilogie findet sich auf einer LP mit dem schönen Titel Fremdscham in Reality. Hinter der Musik steckt Christoph Prager aus Wien, alias Minor Sick, was man mit ein bisschen krank übersetzen könnte. Bei vielen Tracks von Minor Sick spielen, in Anführungsstrichen oder nicht, billige Synthesizer-Sounds à la Gameboy und Spielhalle eine wichtige Rolle. Die Nummer, die gerade zu hören war, präsentierte dagegen Akkorde und Melodien eines E-Pianos, wie ich sie von manchen Jazzrock-Scheiben der 70er Jahre kenne. Minor Sick schichtet gern Elemente übereinander, die zueinander irgendwie querstehen, dann aber doch zusammen einen ganz eigenen Sinn ergeben. Minor Sicks Debütalbum Fremdscham in Reality erschien im November letzten Jahres bei dem österreichischen Label Das Down San, nur als digitaler Download und als Vinyl-LP. Bis zu den Deutschlandfunk-Kurznachrichten um 1.30 Uhr, jetzt noch Musik vom neuen Album der New Yorker Gitarristin Marnie Stern. For Ash heißt die Nummer. We'll be right back. Deutschlandfunk aktuell. Um 1.30 Uhr. Aus Libyen werden erneut Kämpfe zwischen Aufständischen und Regierungstruppen gemeldet. Nach Augenzeugenberichten stand die Stadt Misrata unter Artilleriebeschuss durch Einheiten von Machthaber Gaddafi. Es soll Tote und Verletzte gegeben haben. Nach einem Bericht des Fernsehsenders Al Jazeera sollen die Rebellen zudem Erfolge im Kampf um die Stadt Ajdabia erzielt haben. Dabei seien viele Soldaten der Regierungstruppen als Geiseln genommen worden. Die angespannte Lage im japanischen Unglücksreaktor Fukushima nährt die Sorge vor einer höheren radioaktiven Belastung als bisher angenommen. Regierungssprecher Edano empfahl Bewohnern im Umkreis von 20 bis 30 Kilometern, sich freiwillig in weiter entfernte Regionen zu begeben. Hintergrund sind Befürchtungen, dass der Reaktordruckbehälter in Block 3 beschädigt sein könnte. Soweit die Informationen aus der Nachrichtenredaktion. Die nächsten Nachrichten um 2 Uhr. Und weiter geht's mit dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Vinyl Island heißt diese Soundcheck-Folge. Noch bis 3 Uhr gibt's hier ausschließlich Musik von Vinylplatten. Ein paar sind Jahrzehnte alt, die meisten wurden in den letzten Jahren veröffentlicht. Hier ist Musik aus England anno 2011 und aus Italien aus dem Jahr 2008. Yeah. It's never coming back, this train. It's got a long, long journey ahead. This train is plowing through the night. A passing bounce, just a blur of light. When this train pulls in, you'll be tucked up safe in bed. But it's a long, long way. Might take a lifetime, might take a day. Such a long, long way. Might take a lifetime, might take a day. This train is someone else's dream. This train's whistle lets out a scream. It cuts through the night. Oh, what a lonely sound. This train gets in at 3 a.m. There'll be no one in the station knows who I am. Just the cops and the junkies looking me up and down. But it's a long, long way. Might take a lifetime, might take a day. Is this train? Musik aus England und Italien war das gerade. Zuerst gab es zum zweiten Mal in dieser Stunde eine Nummer von der englischen Band um Ian Paton, The Go Team, nennt sich die Gruppe. Zu hören war das Titelstück des gerade veröffentlichten dritten Albums von The Go Team. Rolling Blackouts heißt die Nummer und das Album. Anders als bei den meisten anderen Nummern werden hier keine Samples von anderen Musikern benutzt. Performed by The Go Team steht da. Also dürften alle Klänge einmal von Projektmitgliedern erzeugt worden sein, egal ob die Beiträge als ganze Echtzeit-Takes eingespielt wurden oder als Musiksteinchen, die später neu zusammengesetzt wurden. Zusätzlich waren bei diesem Song noch Bethany Consentino und Angel David Guyot zu hören, vermutlich als Sängerinnen. Und zu Beginn und danach gab's aus Italien Musik von der Rockabilly-Band Hormonauts. Sie formierte sich 1999 als Trio um den emigrierten schottischen Gitarristen und Sänger Andy McFarlane. Zu hören war gerade ein Song von ihrem fünften Album Spanish Omelette. This Train heißt die Nummer. Für diese Platte vergrößerte sich das Trio zum Quartett. Mit dabei war der Londoner DJ Kenny Diesel alias Turner. Herauskommt dabei eine äußerst originelle Mischung von Elektronik und Rockabilly mit deutlichen Spurenelementen von Blues, Reggae, Punk und Country. Spanish Omelette von den Hormonauts erschien 2008 oder 2009. Den nächsten Tag verbrachten wir an den sumpfigen Ufern des Manjarasees. Dort gerieten wir in eine Kolonie von Nilgänsen, die sich offenbar ungeheuer viel zu erzählen hatten. Merci beaucoup tout le monde. Für DJ Marcel ist es eine Frage der Ehre, als Klangquellen ihrer Mischkunst ausschließlich Vinylplatten zu verwenden. In den letzten knapp 10 Minuten kam zum Beispiel eine Kinderplatte zum Einsatz. Belauschte Welt der Tiere, mit Tonband und Kamera durch Afrika. 11 Schallplatten sind als Quellen für den ganzen ca. 18 Minuten langen Track angegeben, unter anderem experimentelle Musik von FM Einheit und Faustmusiker Hans-Joachim Irmler, der Gesang einer anonymen Sängerin aus Mittel- oder Südafrika, Eisenbahnklänge und Akkordeonmusik von einer Single von Ed Cox. Klaus Walter, dem ich die Entdeckung dieses Albums von DJ Marcel verdanke, formulierte unlängst in der Taz: Ist sie noch DJ oder schon Autorin, die vorgefundenes Material zu etwas Neuem komponiert oder kompostiert? DJ Marcel hat gerade ihr 2. Album bei Irmlers Klangbad-Label veröffentlicht, nur im Vinylformat versteht sich. Der barocke Titel des Doppelalbums ist DJ Marcel Another Fine Mess Meets More Soulmates at Faust Studio DJ Laboratory. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde von der Vinylinsel noch eine Art Rare Groove. Im Original ein brasilianischer Samba-Rhythmus kombiniert mit einem Jazz-Thema von Nat Adderley, hierzulande dann übertragen von Jazz-Kollegen, Jive Samba von den Adderley-Brüdern übertragen in eine etwas andere Atmosphäre, und zwar gespielt von der Wolfgang Dauner Group mit 2 Drummern und Richie Schwab an der Gitarre. 1969 wurde die LP Rifka's Soul eingespielt, veröffentlicht wurde sie aber erst 1972 auf dem Krautrock-Label Brain. Jive Samba, die Wolfgang Dauner Group. We'll be right back. Goodbye.